لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen heute weiter mit der Erklärung von Riyad al-Salihin. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Und wir fangen heute mit neuem Kapitel an, und zwar Kapitel 33. Kapitel 33 ist die Ta'ala von Riyad الصالحين. طيب، باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والتواضع معهم وخفض الجناح لهم. قال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وقال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. كعادة المؤلف بدأ أولا بالآيات، وسنشرح أو سنتكلم قليلا حول هذه الآيات ثم سنبدأ بالأحاديث. بارك الله فيكم. كابيتال 33: Freundlichkeit zu Waisen, Mädchen und anderen Schwachen, Armen und Hoffnungslosen sowie Wohltat und Mitgefühl, Bescheidenheit und Demut ihnen gegenüber. Das geht darum, um diese Leute, die schwach sind allgemein oder die vielleicht Probleme haben, die so an dieser Grenze sind, dass sie die Hoffnung verlieren würden, weil sie große Probleme haben. Man sollte bescheiden zu ihnen sein und man sollte demütig zu ihnen sein. Und wie der Autor immer das gemacht hat, und zwar, der fängt erstmal mit den Ayat an und dann fängt er mit den Hadithen. Und zwar aus dem Koran, Allah sagt und spricht subhanahu wa ta'ala sinngemäß übersetzt: und senke deinen Fitch in Barmherzigkeit auf die Gläubigen. Und Allah sagt, im sinngemäß übersetzt, ungefähr übersetzt: und fasse dich in Geduld mit denen, die ihren Herrn morgens und abends anrufen, im Trachten nach seinem Angesicht, und wende deine Augen nicht von ihnen ab, um nach irdischen Verlockungen zu trachten. Und auch, was darum die Weise angeht, so tue ihr kein Unrecht, und was den Bittenden angeht, so weise ihn nicht ab. Und auch, hast du denjenigen gesehen, der die Religion verleugnet? Er ist derjenige, der das weiße Kind schroff abweist und auch nicht dazu ermutigt, den Bedürftigen zu speisen. Das sind die Ayat, die der Autor, rahimahullah ta'ala, hier gebracht hat als Beweise für dieses Kapitel. Und immer hat er so angefangen, er bringt erstmal die Ayat, das wird vom Koran, und dann bringt er, dann bringt er die Hadithe. Und wir fangen erstmal vielleicht ein paar Wörter, Erklärung zu diesen Ayat, die wir gerade gelesen haben. Erstmal auf Arabisch und dann auf Deutsch. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns allen annehmen. واخفض جناحك للمؤمنين يهو خفض الجناح هو من التواضع على محل الرحمة والعطف والإحسان. على كل هذا الباب هو ملاطفة اليتيم والضعف والبنات، اليتيم رحمة به، واليتيم هو الصغير الذي مات أبوه قبل بلوغه سواء كان ذكرا أو أنثى. إذن اليتيم هو من الإنسان أو الانفراد، وهذا الصغير الذي مات أبوه انفرد عن كاسب، هو صغير ما يستطيع يفعل شيء، فما يستطيع الكسب، وجب أن يلاطف وأن يعان وكذلك يشفق عليه وأن يرحم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وأشار في إصبعيه صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك البنات، البنات والنساء لأنهن عموما ضعيفات، والمنكسرين والضعفة والمساكين أناس يحتاجوا الرحمة والرأفة والشفقة والإعانة، وخاصة بارك الله فيكم لما نقول الإنسان المسكين. المسكين هو ليس الذي ترده اللقمة واللقمتان، وأنا من المسكين هو الذي ما عنده ما يكفيه، ويتعفف ما يطلب من الناس. فلا بد من الإحسان إلى هؤلاء والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح. أما خفض الجناح فهو لين الجانب، معهم، يعني تهاون معهم لا ترتفع عليه، تواضع مع هؤلاء. حتى لو كان عندك رياسة أو مال أو جاه أو إلى غير ذلك، وإذا كان هذا اليتيم أو الضعيف أو المؤمن من من من أصحاب الخير والتقوى، فلأنه متبع للنبي صلى الله عليه وسلم فيتواضع معه أكثر، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. أي احبس نفسك مع هؤلاء، الذين يدعون الله ويعبدون الله سبحانه وتعالى صباحا مساء، لا رياء ولا سمعة، وإنما يفعلون ذلك لله سبحانه وتعالى. ولا تبتعد عنهم ولا تبعدهم عنك، لا تتجاوزهم إلى الدنيا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يدعو سادة مكة، فكان السادة يقول له إذا طردت هؤلاء الناس اللي عندك، لأن ضعفاء المسلمين، فنحن سنجلس معك. فأنزل الله سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ما تتركهم وتتجاوزهم إلى الآخرين، إنما كن دائما مع الذين يخافون الله سبحانه وتعالى. قال تعالى فأما اليتيمة فلا تقهر وأما السائلة فلا تنهر. أولا نتكلم بالألماني حول الآيتين الأولوين. وثم نتكلم إن شاء الله عن الأخرى. بارك الله فيكم. كابيتل Freundlichkeit zu Weisen oder sage ich jetzt gute Behandlung der Weisen, Mädchen oder Frauen und die schwachen Leute, die Armen, die Leute, die Probleme haben, da sollte man zu ihnen gut sein, Mitgefühl zeigen, bescheiden sein und da sollte man diese Leute unterstützen, damit sie das sozusagen überwinden können, was sie von Problemen haben. Das geht darum hier, um diese Leute. Erstmal Weisen oder Weise, diese Person ist das Kind, das sein Vater, dessen Vater gestorben ist. Wenn der Vater eines Kindes stirbt und das Kind ist noch im Kindalter, dann ist dieses Kind Yatim im Islam, das wird Waisen. Und hier sollte man dieses Kind extra behandeln, weil dieses Kind keinen Vater hat. Das wird, er hat niemanden, der für ihn jetzt oder um ihn sich um ihn Sorgen macht oder kümmert, außer seine Mutter. Und wir wissen, ich meine, jetzt in unserer Zeit vielleicht gibt es zum Teil in vielen Ländern soziale Sicherheit. Aber früher gab es sowas nicht. Das wird eigentlich, früher war das so, wenn du nicht arbeitest und wenn die Familie keinen Vater hat, dann kann diese Mutter gar nicht tun. Und deshalb war das Pflicht, dass man zu diesen Leuten gut ist, dass man sich um diese Weisen kümmert. Auch die Mädchen und Frauen, die sind schwache Geschöpfe, nicht wie die Männer. Und deshalb muss man zu ihnen gut sein. Auch Barakallahu fikum, die Leute, die natürlich die sozial schwach sind. Das sind Leute vielleicht auch, die arbeiten, aber das, was sie arbeiten, ist für sie nicht genug. Wie sollte man zu ihnen sein? Man sollte freundlich sein, barmherzig sein, bescheiden sein und man sollte natürlich in diesem Zusammenhang ihnen gegenüber Barmherzigkeit zeigen. Deshalb sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَغْفِرْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. Al-Janah, im Arabischen bedeutet normalerweise Flügel. Flügel. Und wenn man sagt, اِخْفِرْ جَنَاحَكَ, اِخْفِرْ, das kommt von tief, tiefer machen. Das heißt, senken. Du sollst dein Flügel für sie senken. Was bedeutet das? Du sollst bescheiden zu ihnen sein, du sollst ihnen Barmherzigkeit schenken und du sollst sie unterstützen. Deshalb ist die Übersetzung, es soll senke seinen Fitsch in Barmherzigkeit auf die Gläubigen. Auf die Gläubigen, die Leute, die den Glauben angenommen haben, da muss man zu ihnen bescheiden sein. Weil diese Leute erstmal Menschen sind und zweitens, diese Leute, die sind gläubig, das wird die Praktizierung der Religion. Und im Islam ist die Regel klar. Wenn jemand den Islam praktiziert und gut im Islam und den Islam lebt, dann sollte man zu dieser Person Barmherzigkeit zeigen, man sollte freundlich zu dieser Person sein und das ist wie ein Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala. Weil diese Leute Allah subhanahu wa ta'ala anbeten, dann sollst du zu ihm bescheiden sein. Sollst du zu ihm bescheiden sein, auch wenn du Geld hast, auch wenn du Position hast, auch wenn du sozusagen Macht hast. Aber mit diesen Leuten sollst du bescheiden sein, sollst du für sie erleichtern, was sie von Problemen haben und du sollst versuchen zu helfen. الله سبحانه وتعالى sagt auch, واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي und fasse dich in Geduld mit denen, die ihren Herrn morgens und abends anrufen, im Trachten nach seinem Angesicht. Das geht hier darum, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam befohlen hat, mit diesen Leuten zu sein und zu bleiben, die Allah anbeten. In Mekka gab es natürlich diese Stufung nach Schichten. Es gibt Leute, die zum Stamm gehören, das sind die Führer, Und dann gibt es normale Leute im Stamm. Das ist eine Schicht. Die zweite Schicht sind die Leute, die sozusagen von anderen arabischen Stämmen kommen und die bleiben bei ihnen. Die genießen auch zum Teil gewisse Rechte. Und die letzten davon, die sind die Schwachen, die Armen, Sklaven. Diese Leute, die haben keine Rechte. Diese Leute ausgerechnet, die sozial Schwachen waren und die keine Rechte gehabt haben, die haben den Islam angenommen. Die Führer von Mekka, die kamen zum Propheten, die haben ihm gesagt, wir sitzen nicht mit dir, wenn diese Leute dabei sind. Wir sitzen nicht mit solchen Leuten. Hier hat Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt, du sollst dich in Geduld mit diesen Leuten fassen, welche, die Allah subhanahu wa ta'ala früh oder morgens und abends anbeten. Weil diese Leute Allah subhanahu wa ta'ala anbeten, dann sind sie geehrt durch ihre Religion, dass du mit ihnen bleibst, dass du mit ihnen sitzt und dass du Geduld zeigst mit ihnen. Und schau nicht die anderen, die dir sowas erzählen. Das heißt, die dir erzählen, sagen, wenn du diese Leute wegschickst, dann werden wir mit dir sitzen und werden wir mit dir diskutieren. Ein Moslem ehrt die Leute, die Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet. Ein Moslem ehrt die Leute, die ihre Religion praktizieren. Mehr als diese Leute, die Macht und Geld und haben und durch diese Macht und durch dieses Geld oder durch ihre Positionen wichtig sind. Wichtigkeit für uns Muslime ist in der ersten Linie, wer Allah subhanahu wa ta'ala richtig anbetet. Das ist die wichtigste Person für dich in diesem Leben. Und nicht die wichtigste Person ist die Person, die Macht und Geld und sage ich jetzt, Position hat in diesem Leben, sondern die Leute, die Allah anbeten. Deshalb kommt hier diese Ayah als ein Befehl von Allah an den Propheten, und natürlich der Befehl zum Propheten ist Befehl für uns, dass wir immer mit guten Leuten zusammenkommen, mit Leuten, die Allah anbeten, und wenn wir schwache Leute haben, auch übrigens, wenn diese schwachen Leute keine Muslime sind, dann kann man sie unterstützen, wenn man kann. Und da kann man versuchen, sozusagen ihnen das Bild des Islam zu zeigen. Und subhanallah, heutzutage auch merkt man ja, die Ersten, die den Islam annehmen, sind die sozial und finanziell schwach sind. Auch in der Bevölkerung in Europa oder in Amerika. Guckt mal so richtig an und forscht das, dann findet ihr, dass die meisten, die den Islam annehmen, sind diese Leute, die zu Unrecht behandelt werden und sind die Leute, die wirklich sozusagen in Gesellschaft immer als Außenseiter abgestempelt werden. Und weniger findet ihr Leute, die den Islam annehmen, die sozusagen Positionen haben und Macht haben. Weil diese Leute sozusagen denken, dass sie mit ihrer Macht und mit ihrer Position über die anderen Menschen stehen. Aber in unserer Religion ist das Alhamdulillah anders. Inna akramakum indallahi atqakum. Der Angesehenste von euch ist derjenige, der Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet. Weil Allah subhanahu wa ta'ala uns befragt. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. قال تعالى ألم يجدك يتيما فأوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. من سورة الضحى. سبحان الله. الله سبحانه وتعالى عد على النبي صلى الله عليه وسلم نعمه التي أنعم بها عليه على النبي صلى الله عليه وسلم. قال له ألم يجدك يتيما فآوى؟ مات أبوك وأنت في بطن أمك ثم ماتت أمك ثم مات جدك فكفلك عمك أبو طالب ثم مات أبو طالب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم لأهل مكة، يرعى الغنم، فكان يتيما صلى الله عليه وسلم، وكان فقيرا عائلا أغنى ما عندك شيء، فأعطاك الله سبحانه وتعالى ووجدك ضالا فهدى. هنا ضالا فهدى، قال بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرة كان يريد أن يذهب إلى مكان فأخطأ الطريق، وبعضهم يرى يقول ضالا هنا بمعنى غير عالم، بمعنى غير عالم، ما كنت تعلم هذه الأمور، فهداك الله سبحانه وتعالى إليها. هذه أنعم الله سبحانه وتعالى عليك، فإذا عرفت هذه النعمة فأما اليتيم فلا تقهر، أما اليتيم فلا تقهر. فسبحان الله، أي اذكر نفسك حين كنت يتيما، كيف لما كنت يتيم؟ فلا تقهر اليتيم، بل يسر أمره وحاول أن ترضه. وأما السائل فلا تنهر، الذي يسأل المال يقول لك أعطيني المال، فلا تنهره، أي ما تطرده مباشرة. وقد يحتمل أيضا في الآية أن يكون السائل سائل العلم، سائل العلم، فأما هذا أيضا نفس الكلام. فذلك بارك الله فيكم، سبحان الله، الله سبحانه وتعالى آوى النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى أنعم على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، قل الحمد لله الذي رزقني هذا المال والذي رزقني كذا وكذا وكذا. كيف كان وضع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يرعى الغنم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم فقير، وعاش يتيما صلى الله عليه وسلم، وثم رزقه الله سبحانه وتعالى بزوجة صالحة وستر، وكانت معه، وكانت خديجة رضوان الله عليها. فالإنسان لا ينسى نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. وقال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين. يعني أخبرني عن حال هذا الرجل الذي يكذب بالجزاء وباليوم الآخر ولا يصدق به، الذي يطرد اليتيم ويدفعه بعنف وشدة ولا يرحمه، ولا يحث الناس على إطعام المسكين ولا يطعم المساكين، ما يفعل مثل هذا الأمر. أي لا تكن مثل هذا الذي يكذب بالدين، والذي يدعو اليتيم، والذي لا يحض على طعام المسكين، لا تكن مثل هذا. قال تعالى: بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. وكما ذكرت، المسكين ليس الذي ترده اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي ما يجد أن يعني ويتعفف. بارك الله فيكم. Auch im sinngemäß übersetzt, was darum die Weise angeht, so tue ihr kein Unrecht. Und was den Bittenden angeht, so weise ihn nicht ab. Und auch: hast du denjenigen gesehen, der die Religion verleugnet? Er ist derjenige, der das Waisenkind schroff abweist und auch nicht dazu ermutigt, den Bedürftigen zu speisen. Surat al-Duha, die Sura 93, die Sura 93. Allah subhanahu wa ta'ala hat dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam seine, also die Gaben von Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt. Einige Gaben. Allah subhanahu wa ta'ala sagte zum Propheten: du warst ein weißes Kind, und Allah subhanahu wa ta'ala hat es beschützt und behütet. Du hast nicht gewusst, und Allah subhanahu wa ta'ala hat dir Wissen gegeben. Und du warst arm, und Allah subhanahu wa ta'ala hat dir auch Vermögen gegeben. Deshalb, wenn du das weißt, dann sei nicht von denjenigen, die, wal'iyadu billah, die das weise Kind Unrecht tun oder schroff abweisen, und nicht von denjenigen, die den Bittenden wegschicken. Allah subhanahu wa ta'ala macht uns ein sehr schönes Beispiel hier. Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns als Beispiel das Leben des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet Muhammad war noch ein Embryo in Gebärmutter der Mutter, und der Vater vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam starb. Dann mit 4 Jahren starb seine Mutter, und mit 6 Jahren dann starb, dann war er bei seinem sein Großvater Abdul Muttalib, und dann starb sein Großvater auch Abdul Muttalib, und dann war der Prophet, das wird die ganze Zeit, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die ganze Zeit mit 6 Jahren starb seine Mutter sallallahu alaihi wasallam. Mit 8 Jahren starb sein Großvater, und dann mit 12 Jahren war er dann war er bei seinem Onkel Abu Talib, und die ganze Zeit lebte der Prophet Muhammad sallam als bedürftige Person und Waisenkind. Der hat nicht gehabt, und deshalb hat der Prophet sallam Schafe gehütet für die Leute von Mekka, und er hat etwas Geld dafür genommen. Der Prophet hütet Schafe, damit er lernt, was das bedeutet, dass man arm ist, dass man ungerecht behandelt wird. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn vorbereitet. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, O Muhammad, hier in diesem Zusammenhang, schau mal, wie du warst. Du warst Waisenkind. Allah subhanahu wa ta'ala hat dich behütet. Du hast kein Wissen gehabt, Allah hat dir das Wissen gegeben. Du warst arm, und Allah subhanahu wa ta'ala hat dir Vermögen gegeben. Deshalb darfst du nicht das weiße Kind schroff abweisen oder schlecht behandeln, Unrecht tun. Und auch derjenige, der dich um etwas bittet. Und hier, derjenige, der dich um etwas bittet, das kann man so erklären. Erstens, der bittet dich um Geld oder um etwas zu geben. Essen, Geld und so weiter. Zweitens, das könnte darum gehen, dass diese Person um Wissen bittet. Und in beiden Fällen darfst du diese Person, die bittet, nicht einfach abweisen. Sondern wenn du nicht hast oder wenn du nicht geben kannst, dann machst du das mit guter Art und mit guter Methode. Und das gilt für uns alle. Was waren wir? Wie waren wir? Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns große Gabe erwiesen, subhanahu wa ta'ala, dann dürfen wir das nicht vergessen. Wir dürfen die Gabe Allah subhanahu wa ta'ala nicht vergessen. Und wenn man arm war und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm Vermögen gegeben und dass man reich geworden, da sollte man nicht vergessen, dass man eines Tages arm war. Deshalb sollte man gut zu diesen Kindern sein, die ihre Vater, die ihre Väter oder deren Väter verstarben. Soll man gut diese Leute gut behandeln. Das geht direkt um das Thema, was wir hier haben, Barakallahu fik. Auch die andere Ayat von Surah Al-Ma'un, von Surah 107, von Surah 107, das ist das Gleiche. Schaffst du nicht, oder hast du gewusst, was diese Person macht, die Abrechnung am letzten Tag verleugnet? Der will die Abrechnung nicht anerkennen am letzten Tag. Die Person, die das weiße Kind schroff abweist, und der verlangt nichts von den Leuten, der selber, der speist nicht den Armen, und der verlangt das nicht. Und das ist natürlich ein schlechtes Verhalten. Wenn eine Person arm ist und es hat kein, diese Person hat gar nicht, dann kannst du unterstützen, mindestens mit Essen. Braucht man nicht unbedingt Geld zu geben, aber mindestens mit Essen. Und wenn ein Kind ohne Vater ist und er braucht deine Hilfe und du kannst helfen, dann sollst du das tun. Aber sei nicht von diesen Leuten, wal'iyadu billah, die, das wird, wal'iyadu billah, wir suchen Zuflucht bei Allah, nicht wie diese Leute sein, die schlechtes Verhalten zu weißen Kindern und zu Bittenden haben oder zu den Armen haben. Der Muslim ist es anders. Der Muslim versucht das Gute zu tun und der versucht das Schlechte zu unterlassen. Allah Ta'ala ala wa ala. Das geht um das Thema, sollte man freundlich zu diesen Leuten sein, wenn man diese Leute, wenn man diesen Leuten helfen kann, dann sollte man helfen für Allah subhanahu wa ta'ala. Und jetzt kommen wir zu den Hadithen, inshallah, bezüglich dieses Kapitels. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه الحديث رواه الإمام مسلم كان ذلك في أول الإسلام طبعا معروف أنه في أول الإسلام كان عدد المسلمين قليل ومن الأوائل الذين أسلموا سعد بن أبي وقاص وابن مسعود طبعا ابن مسعود بارك الله فيكم كان راعي غنم فقير أما بلال كان عبدا مملوكا فكان بلال العبد المملوك عمار بن ياسر المولى صهيب وغيره من هؤلاء النفر في مكة الضعفاء كانوا يجلسون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان سادة قريش يحتقرون هؤلاء ولا يجلسون إليهم فلذلك ما كانوا يجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يقول نحن ما نجلس مع هؤلاء فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء وسنجلس معك لأنه لو جلسنا مع هؤلاء سيشترون علينا فما تجلس معهم وما تعطيهم يعني تبقى بعيد عنهم فوقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم فكر في الأمر النبي صلى الله عليه وسلم يحب الخير للكل طيب إذا ما جلسوا هؤلاء وجلس معهم وتكلمت معهم خير فالله سبحانه وتعالى قال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه نهى أن يطرد هؤلاء لأن هؤلاء يعبدون الله سبحانه وتعالى أما الآخرون وهؤلاء يعبدون الله سبحانه وتعالى إخلاصا لله سبحانه وتعالى أما سادة قريش فكانوا يفعلون مثل هذا الأمر حتى يبتعد الناس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال تعالى في آخر الآية ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم يعني ليس عليك شيء منهم ولا عليهم شيء من حساب الجميع على الله سبحانه وتعالى فلا تطرد فتطردهم فتكون من الظالمين أي ما تظلم في هذه المسألة لذلك بارك الله فيكم ينبغي للإنسان أن يكون جلساؤه من أهل الخير من أهل الأخلاق من الناس الأفاضل وليس جلساء الإنسان يكونون من أجل المصلحة أو لأنه خلاص إنسان يعني من أهل الجاه والمال وكذا لا لا لا إنسان يعرف مع من يجلس وعلى من يتعامل وفي هذا الزمان في زماننا خاصة ليست القضية قضية صلاة بعض الناس يقول لك خلاص يصلي لا ما يكفي إنما يجب أن تختار جليسك الجليس السوء والجليس الصالح كنافخ الكيل وحامل المسك لذلك تختار جليسك يكون عاقل فاهم ويكون عنده ويكون رزين ويكون من من من من أصحاب الخير ومن أهل الخير واللي يتمنون للناس الخير ما يحتاج أن يكون من أعلم الناس وما يحتاج يكون من أغنى الناس إنما على الأقل توفر فيه بعض الصفات صفات أهل الإيمان والتقوى. هذا هو جليس الإنسان الذي يعمل بالمعروف وينهى عن المنكر يكون جليسا، وليس واحد والله ولا حول ولا قوة إلا بالله يدعوك إلى المنكر وينهاك عن المعروف. فنسأل الله العافية والسلامة. انقاص تصيفتي eins saßen wir zu sechst bei dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte mit den Leuten von Mekka, mit ihren Führern sprechen. Da sagten diese Leute zu ihm: Schicke diese weg, sonst könnten sie wagen, uns zu stören. Jene sechs waren ich selbst, Ibn Mas'ud, ein Mann von Stamme Husayl, Bilal und zwei weitere Personen, deren Namen ich nicht kenne. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sozusagen in sich hat sich selber gefragt, ob er das machen würde oder nicht. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala Koran herabgesandt, offenbarte ihn und weise nicht diejenigen ab, die vom Morgen bis zum Abend ihren Herrn anrufen, im Wunsch nach seinem Angesicht. Du bist in keiner Weise verantwortlich für sie und sie sind in keiner Weise verantwortlich für dich. Würdest du sie also abweisen, dann wirst du Unrecht tun. Es geht darum, was wir in der vorigen Eier auch erzählt haben. Die Leute von Mekka, die Führer von Mekka, die wollten nicht mit diesen armen Leuten sitzen. Weil sie gesagt haben, diese Leute werden dann später mit uns debattieren und die werden sozusagen das wagen, uns auch zu kritisieren. Also wir sitzen mit diesen Leuten nicht. Wer waren diese Leute? Die waren Leute, die arm waren, wie Bilal, der war ein Sklave. Bilal war ein Sklave. Ibn Mas'ud war ein Schafehüter für die Leute von Mekka. Es gab andere auch, wie Ammar zum Beispiel oder Suhaib. Man arme Leute, schwache Leute in Mekka. Und die anderen Mekkaner, die waren die Führer von Mekka. Und der Führer, der sagt, ja, wer ist das, dass ich mit ihm sitze oder mit ihm rede? Das nicht in mein Niveau, das nicht in mein, weil diese Leute arrogant waren. Wie ich schon erzählt habe, ein arabischer Stamm bestand aus drei Stufen. Und diese höchste Stufe, die Führer, die sitzen nicht wegen dieser Leute. Sie haben dem Propheten gesagt, wenn du diese Leute wegschickst, dann werden wir mit dir reden. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte das Gute für alle. Er wollte gerne auch, dass diese Leute den Islam annehmen, auch die Führer von Mekka. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sozusagen in sich diskutiert mit sich selber, ob er das machen wird. Ich meine, hier, das steht in der Übersetzung, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie weggeschickt hat. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nachgedacht, sowas zu machen. Nicht, dass er sie geschickt hat. Deshalb aufpassen bei dieser Übersetzung, bitte. Da muss man aufpassen bei dieser Übersetzung, weil das nicht so stimmt. Das steht verhaddatha nafsah. Verhaddatha, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nachgedacht, sowas zu machen. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm offenbart, weise diese Leute nicht ab und schicke sie nicht weg. Das heißt, wenn auch diese Leute von Mekka, die Führer von Mekka, wenn du diese Leute schickst, Entschuldigung, die Schwachen, heißt nicht, dass die Führer von Mekka den Islam annehmen werden, sondern das ist eine Taktik. Das war Taktik von ihnen, dass sie dem Propheten sallallahu alaihi wasallam dass sie den Propheten auffordern, seine Brüder wegzuschicken, und dann werden sie von ihm schlecht reden. Die Leute von Mekka. Dann sagen, schaut mal, er schickt seine Leute weg. Und er behauptet, der will das Gute für sie. Deshalb hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm gesagt, nein. Diese Leute, die Allah anbeten, von früh bis Abend, und die machen das in sein Angesicht, das wird, die machen das für Allah subhanahu wa ta'ala mit Ikhlas, die sind dir richtiger als diese Leute, die überheblich sind und die dir von dir sowas verlangen. Sind alle Menschen. Subhanallah, heutzutage musst du auch wissen, mit wem du sitzt und wer dein Freund ist. Heutzutage genügt nicht, dass eine Person in der Moschee betet, dann sagt man, ja, diese Person ist sehr gut. Nein, das stimmt nicht. Nicht jeder, der in der Moschee betet, ist automatisch guter Mensch. Es gibt Muslime, die in den Moscheen beten, die sind Lügner, Betrüger, die haben sehr schlechten Charakter. Deshalb, du sollst immer deinen Freund so suchen. Eine Person, die Allah fürchtet, eine Person, die den Islam praktiziert, eine Person, die gut ist und guten Charakter hat, eine Person, die den anderen das Gute wünscht. So sollte dein Freund sein und nicht mit jedem Menschen sein. Das geht nicht um Geld. Die meisten von uns, die mögen sozusagen einen Freund zu haben, dieser Freund oder diese, mit wem man sitzt, ja, hat Geld und hat Macht und Position. Aber das bringt nicht am letzten Tag. Bilal war Sklave, Ibn Mas'ud scharfe Hüter und Ammar war sozusagen einer, der von einer anderen arabischen Stamm nach Mekka gekommen ist. Und die waren so heilig, die waren alle arme Leute, die waren schwache Leute in Mekka. Der Prophet sollte mit ihnen sein, weil sie Allah subhanahu wa ta'ala anbeten. Und nicht mit dem Führer von Mekka, die, wal'iyadu billah, die Religion verleugnet haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. وعن أبي هبيرة عائف بن عمر المزني أو المزني وهو من أهل بيعة رضوان أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا ما أخذت سيوف الله من عدو الله فما أخذها فقال أبو بكر رضي الله عنه أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا أبو بكر لعلك أغضبتهم لأن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك فأتاهم فقال يا إخوتاه أغضبتكم قالوا لا يغفر الله لك يا أخي رواه مسلم أو يا أخي عفوا ضعفاء من ضعفاء المسلمين سلمان وصهيب وبلال وكلهم من الموالي فمر لما مر بهم أبو سفيان قال ما أخذ السيوف الله ما أخذها إلا أن تستوفي حقه منه لأنه يحارب الله يحارب الرسول فقال أبو بكر تقول هذا لسيد مكة سيد مكة سيد قومه فأبو بكر لأنه وقع في نفس الشيء ذهب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أغضبتهم فقد أغضبت ربك لأن هؤلاء من ضعفة المسلمين ومن الفقراء والمساكين ومن المؤمنين حقا فعاد أبو بكر إليهم قالوا إذا أغضبت أنا أغضبتكم قالوا لا ودعوا له بالمغفرة وفيه بارك الله فيكم ورع الصديق رضوان الله عليه وكيف أنه سأل لأنه شعر أنه أغضب إخوانه من المسلمين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على طريق الحق والتقوى والخير بارك الله فيكم إسبرفتة أبو هبيرة عائذ ابن عمرو المزني وديفاتلت أنا دي gesegneten Personen, die dem Propheten huldigten. Abu Hubeira berichtet, dass Abu Sufyan vorbeigekommen ist an Salman, Suhaib und Bilal. Der ging an sie vorbei. Daraufhin sagten sie: Schade, dass der Schwerter Allahs den Feind Allahs, das ist Abu Sufyan, nicht hart angepackt hatten. Da sprach Abu Bakr zu ihnen: Was erlaubt ihr euch, über den Führer und das Oberhaupt der Quraysh so zu sprechen? Danach ging er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und berichtete ihm dieses. Der Prophet sprach zu ihm: O Abu Bakr, vielleicht hast du diese Menschen gekränkt. Wenn ja, dann hast du auch deinen Herrn zornig gemacht. Abu Bakr ging zu ihnen zurück und sagte: O Brüder, habe ich euch gekränkt? Sie antworteten: Nein, Allah möge dir vergeben, Brüderchen. Das Hadith in Sahih Muslim, Subhanallah. Shahadu an la ilaha illallah fikum, diese Leute, Salman, kam von Perifin. Und Salman, der hat eine Geschichte, die Geschichte von Salman ist klar, der wurde als Sklaven und so weiter verkauft. Und am Ende hat Salman Radhiyallahu anhu den Islam angenommen. Ammar auch das Gleiche, der war in Mekka, Bilal war ein Sklave, der hat den Islam angenommen. Diese Leute, als sie Abu Sufyan sahen, Abu Sufyan war Oberhaupt und Führer von Mekka. Und er hat gegen den Islam gekämpft, er hat den Islam verloren mit Ammar. Später hat er den Islam angenommen, Abu Sufyan. Nach der Befreiung von Mekka hat er den Islam angenommen. Aber als er kein Muslim war, kam er vorbei und sie haben ihn gesehen. Sie haben gesagt, dieser Feind Gottes, weil er gegen den Islam gekämpft hat. Der wollte den Propheten töten. Der wollte die Muslime töten, der hat die Muslime gefoltert. Sie haben gesagt, ja, die Schwerter Allahs, die haben ihn nicht richtig bestraft, dieser Feind Gottes. Aber Bakr sah das nicht gut, dass sie sowas sagen zu einem Oberhaupt von Mekka und zu Führer von Mekka. Der hat gesagt, das ist der Führer von Mekka. Wieso spricht ihr zu ihm so? Und der ist weggegangen, Abu Bakr. Aber Abu Bakr hat Schuldgefühle gehabt, wenn er seine Brüder angeschrien hat wegen Abu Sufyan. Dann hat er den Propheten erzählt. Der Prophet sagt ihm: Pass auf, Abu Bakr, nicht, dass sie gekränkt werden oder du hast sie zornig gemacht. Wenn du sie zornig gemacht hast, dann hast du auch Allah zornig gemacht. Weil Allah zornig wird wegen diesen Leuten, weil sie schwachen Muslimen, guten Gläubigen sind. Dann ging der Abu Bakr zu ihnen zurück und sagt: Habe ich euch gekränkt? Oder habe ich euch genervt? Da haben sie gesagt: Nein, unsere Brüderchen, möge Allah dir vergeben. Da haben sie gesagt: Oh Brüderchen. Das wird damit sie zeigen, dass sie ihn lieben und er liebt sie. Das beweist auch, dass ein Muslim immer sozusagen mit sich selber abrechnet und sich selber fragt: Was habe ich getan? Habe ich falsch gemacht oder habe ich richtig gemacht? Und wenn der Muslim selber nicht weiß, dann fragt er jemanden, der mehr Wissen hat. Genau wie Abu Bakr gemacht hat, der ging zum Propheten. Habe ich Falsches gemacht, als ich ihm das gesagt habe? Der Prophet sagte: Wenn du sie genervt hast, dann hast du so Allah subhanahu wa ta'ala zornig gemacht. Weil diese Leute schwache Leute sind, gläubige Leute sind, gute Leute sind. So, man muss aufpassen, wenn man schwache Leute hat und arme Leute hat, dann sollte man sie nicht kränken. Speziell, wenn diese Leute Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und wenn sie gute Muslime sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg des Islam festigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Wa sallillahumma ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Subhanakallahum bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.